Montag, 23.55 Uhr, 2 Meilen südlich von Devontown, England. Ich bin gespannt, wie lange man uns hier noch warten lassen will. Ja, so langsam könnte sich der große Unbekannte mal zeigen. Eine Unverschämtheit, uns mitten in der Nacht hierher zu bestellen. Wahrscheinlich hast du dich wieder mal verhört und der Treffpunkt liegt am anderen Ende der Küste. Wenn ich mich verhört hätte, stünden wir ja wohl kaum zu fünft hier, oder? Die anderen wissen bestimmt mehr als du. Ich hab das Pärchen da vorne doch schon gefragt. Was willst du eigentlich von mir? Soll ich etwa nochmal hingehen? Die beiden wissen genauso wenig wie wir. Verzeihen Sie, Preston mein Name, Adam Preston. Nathan Gray. Und das hier ist meine Frau Linda. Nathan, mir ist kalt. Ja, Linda, mir auch. Und da hinten zieht ein Unwetter auf. Siehst du? Die kleine Gruppe unterschiedlicher Charaktere schaute hinaus auf das Meer. Wie drohende Ungeheuer verdunkelten schwarze Regenwolken den bleichen Halbmond und trieben auf das Landesinnere zu. Adam Preston stellte seinen Kragen hoch. Er war den anderen vorher noch nie begegnet, doch er vermutete, dass sie alle aus dem gleichen Grund an diesem unfreundlichen Ort zusammengekommen waren. Dass sie alle auf dieselbe Annonce in einer großen Tageszeitung geantwortet hatten. Suche unabhängige Menschen mit Mut zum Risiko. Bezahlung außergewöhnlich gut. Chiffre. Der hochverschuldete und außerdem noch arbeitslose Adam Preston war im Umgang mit seriös wirkenden Anzeigen vorsichtig geworden. Schon einmal hatte ihn ein Kredithai in eine überaus brenzlige Situation gebracht. Doch in diesem Falle ging es nicht um einen Kredit, sondern um Bezahlung. Der Inserent verlangte eine Gegenleistung für sein Geld. Arbeit im besten Falle. Preston war neugierig geworden und hatte geantwortet. 2 Tage später war er von einem mysteriösen Anrufer zu diesem kleinen Plateau direkt bei den Klippen bestellt worden. Und offensichtlich war er nicht als einziger der Einladung gefolgt. Doch dass sie alle nun schon seit mehr als einer Stunde warteten, machte Preston nervös. Was sollte die Geheimnistuerei? Und warum dieser exotische Treffpunkt? Nathan, ich will jetzt, dass du auf der Stelle etwas unternimmst. Psst, hör mal. Was denn? Ich höre gar nichts. Sei doch mal ruhig. Ich glaube, ich höre einen Helikopter. Tatsächlich, da hinten. Ich will ja wohl nicht hoffen, dass ich in so ein Ding steigen muss. Jetzt wart doch erst mal ab, Linda. Wir sollten zur Seite gehen. Er will hier auf dem Plateau landen. Nathan und Linda Gray? Hier. Cliff und Mary Callan? Hier. Adam Preston? Ja. Wunderbar. Steigen Sie bitte ein. Wir fliegen sofort los. Moment mal. Wohin fliegen wir denn? Ich erkläre Ihnen alles Weitere während des Fluges. Wir müssen uns beeilen. Ein Unwetter kommt auf uns zu. Bitte nehmen Sie Platz und schnallen Sie sich an. Hätte ich das geahnt, wäre ich zu Hause geblieben. Oh, bitte. Noch ist es nicht zu spät. Sachte, ja? Sie reden hier mit meiner Frau. Halten Sie sich fest. Wir starten sofort. Nein! Ich will erst wissen, wohin wir fliegen. Gute Frau, ich kann reden oder die Maschine durch den Sturm fliegen. Beides geht nicht. Entweder Sie gedulden sich oder Sie steigen aus. Also gut, Sie erfahren alles, sobald wir das Sturmtief hinter uns haben. Das Unwetter war stärker als vermutet. Immer wieder erfassten heftige Windböen den Helikopter und schüttelten die Passagiere durch. Über 20 Minuten lang kämpfte der Pilot gegen den Sturm. Dann, ganz plötzlich, wurde der Flug ruhiger, obwohl sich nach wie vor rings um die Maschine dichte Wolken austobten. Adam Preston hatte sich als erster wieder unter Kontrolle und ergriff das Wort. Können Sie jetzt unsere Fragen beantworten? Wir fliegen auf eine kleine Insel, ein paar Meilen von hier. Eine Insel? Unmöglich. Ich kenne die Gewässer hier. Es gibt keine Insel in der Gegend. Sie gehört Mr. Proctor und ist auf keiner Karte verzeichnet. Etwa Basil Proctor, der Millionär? Ja, genau der. Was will denn ein Millionär von uns? Das werden Sie bald erfahren. Da! Das rote Licht da. Ist das ein Leuchtfeuer? So was Ähnliches. Das ist kein Leuchtfeuer. So hohe Leuchttürme gibt es nicht. Was ist das für ein Ding? Ich werd verrückt. Das ist ja... Den 5 Passagieren gefror das Blut in den Adern. Was sich da aus den Wolken hervorschälte, war weder mit den Gesetzen der Physik noch mit dem gesunden Menschenverstand zu erklären. Der Helikopter flog geradewegs auf einen blutrot leuchtenden, frei in der Luft schwebenden Totenschädel zu. Der Pilot machte nicht die geringsten Anstalten, sein Fluggefährt zu bremsen. Mit einem Lächeln im Gesicht steuerte er den Kopter direkt auf die hässliche Totenfratze zu, als diese plötzlich ihr mit verfaulten Zähnen besetztes Maul öffnete. Das gibt es doch nicht! Der Totenkopf! Er frisst uns! Ich will hier raus! Hören Sie auf, an Ihren Gurten zu zerren! Sie lassen sich nicht mehr öffnen! Was haben Sie mit uns vor? Ich? Gar nichts! Ein anderer wird sich Ihrer annehmen! Und jetzt lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre letzten Stunden als Menschen! Mit einem triumphierenden Brüllen, das nicht von dieser Welt stammte, verschluckte der Totenschädel den Helikopter und seine Passagiere, die nicht ahnen konnten, dass ihre Schreckensnacht gerade erst begonnen hatte. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Dienstag, 8.45 Uhr, Heathrow Airport, London. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht doch noch ein bisschen länger hierbleiben möchten, Marina? Ja. Nach allem, was passiert ist, möchte ich nach Hause. Zu meiner Familie und meinen Freunden. Das kann ich gut verstehen. Ich befürchte nur, Sie haben einen ganz falschen Eindruck von London bekommen. Wissen Sie, Vampire sind hier eher die Ausnahme. Eher die Ausnahme? Was Sie nicht sagen. Da bin ich ja richtig beruhigt. Das ist Ihr Flug. Sie müssen los. John, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir das Leben gerettet und wären dabei fast getötet worden. Lassen Sie nur. Gehen Sie zu Ihrer Familie und versuchen Sie zu vergessen. Auf Wiedersehen, John. In diesem Augenblick hatte ich den Eindruck, den charmantesten Kuss der Welt bekommen zu haben. Marina Held lächelte mich noch ein letztes Mal an, dann verschwand die 19-Jährige durch das Gate. Ich war froh, dass ich die Deutsche vor einem grausamen Schicksal hatte bewahren können. Um ein Haar wäre Marina Opfer von drei Vampirschwestern geworden, die hier mitten in London versucht hatten, die Ankunft eines mächtigen Dämons vorzubereiten. In einem erbitterten Kampf hatte ich das Vampir-Trio ausschalten können. Doch ob ich damit auch das Erscheinen des Überdämons verhindert hatte, war mehr als fraglich. Eine innere Stimme sagte mir, dass die Hölle sich rasch von ihrer Niederlage erholen und schon bald wieder zuschlagen würde. Mein Gefühl täuschte mich nicht. Kaum war ich zurück in meinem Büro, als mich Sir Paul zu sich rief. Ja? Guten Morgen, Sir James. Ah, John, gut. Dies hier ist Colonel Riker vom Secret Service. Mr. Sinclair? Sir? Der Secret Service möchte sich unsere Meinung zu einem speziellen Fall einholen. Colonel, Sie haben das Wort. Wir beobachten schon seit geraumer Zeit einen gewissen Basil Proctor. Sagt Ihnen der Name etwas? Soweit ich weiß, ist er eine einflussreiche Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Das wäre leicht untertrieben, Sir. Proctor hatte in den 70er Jahren ein wirtschaftlich angeschlagenes Firmenkonglomerat günstig erworben und durch weitere Fusionen ein Netzwerk aufgebaut, auf das bis heute beinahe sämtliche Telefongesellschaften Europas zurückgreifen. Er ist faktisch gesehen der einflussreichste Mann des Kontinents. Er war der einflussreichste Mann des Kontinents. Ist er gestorben? Nein. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Proctor hat völlig überraschend alle seine Firmen und Anteile verkauft und sich auf eine kleine Insel im Atlantik zurückgezogen. Verzeihen Sie, Sir, aber völlig überraschend ist das nicht. Wieso nicht? Proctor ist seit einem Autounfall vor 5 Jahren an den Rollstuhl gefesselt und agiert seitdem nur noch aus dem Hintergrund. Es wird schon lange gemunkelt, dass er sich zur Ruhe setzen will. Sagen Sie mal, haben Sie Aktien von Proctor? Nein, Sir, ich lese nur die Times sehr aufmerksam. Sie haben mich falsch verstanden. Nicht der Verkauf seiner Firmen beschäftigt uns. Es ist die Insel. Was meinen Sie damit? Die Insel scheint in einer Art Bermuda-Dreieck zu liegen. Bis auf einen hat es keiner unserer Agenten geschafft, auch nur einen Fuß auf die Insel zu setzen. Eine Mauer aus Stürmen und Gewittern scheint sie zu umgeben. Aber einer Ihrer Leute hat diese Mauer durchbrochen. Agent Jerry Flint. Er war mit einem Schlauchboot unterwegs zur Insel und stand mit uns in ständigem Funkkontakt. Was aber dann passierte, beunruhigt uns sehr. Ich schlage vor, Sie hören sich die Aufnahme selber an. Darf ich Ihre Anlage? Bitte. Wundern Sie sich nicht über die schlechte Qualität. Der Kontakt wurde absichtlich von irgendwoher gestört. Der Sturm ist stärker geworden. Ich kann die Lichter der Insel schon ganz deutlich sehen. Vielleicht habe ich Glück. Warte, ich höre einen Helikopter. Ich sehe ihn. Er fliegt direkt über mich hinweg. Er fliegt an Zentrale. Kurz, glaube nicht, was da am Himmel passiert. Ein riesiger, leuchtender Totenschädel erscheint zwischen den Wolken. Der Helikopter, er fliegt genau auf das Maul zu. Jetzt. War das alles? Nein. Flint gelang irgendwie zur Küste, dann brach der Kontakt erneut ab und kurz darauf empfingen wir noch einen letzten Notruf. Einen Notruf? Er dauerte nur einen kurzen Moment. Unsere Experten vermuten, dass Flint in diesen Sekunden den Tod fand. Haben Sie davon auch eine Aufnahme? Ja, Moment. Hier ist sie. Wo sind Sie? Ich kann Sie nicht... Das ist allerdings... Wir haben den Weg des Helikopters per Satellit zurückverfolgt. Er ist von Proctors Landhaus in der Nähe von Plymouth gestartet. Und jetzt will der Secret Service, dass wir seine Arbeit erledigen? Nein. Ehrlich gesagt halte ich meine Leute noch etwas im Zaum. Ich habe von Ihnen und Ihrer Abteilung eine Menge gehört. Ich glaube, dass Sie entgegen Ihres Rufs keine Scharlatane sind. Was für eine Ehre. Flint war mein bester Mann. Ich möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor wir mit brachialer Gewalt auf die Insel einfallen und womöglich nie herausfinden, ob Flint noch lebt. Sie bitten uns um Hilfe? Ja. Was meinen Sie, John? Ich denke, wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Mit Ihrem Einverständnis werde ich heute noch nach Plymouth fahren. In Ordnung. Machen Sie das. Ach, und Colonel Riker? Ja, Sinclair? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich über die Aktivitäten Ihrer Leute auf dem Laufenden hielten. Ich habe keine Lust, vom Secret Service versehentlich eliminiert zu werden. Natürlich. Sie brauchen sich unseretwegen keine Sorgen zu machen. Das hoffe ich. Dienstag, 0:10 Uhr, Proctor Island. Der Helikopter war auf einer kleinen Insel gelandet. Zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete, schwarz uniformierte Wachen empfingen die Passagiere. Wie die Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses wurden die fünf vor Angst zitternden Ankömmlinge durch eine Luke in ein unterirdisches System von Gängen aus Beton geführt, um nach einem kurzen Fußmarsch unsanft in einen kahlen und schlecht ausgeleuchteten Raum gestoßen zu werden. Rein da mit euch! Was fällt Ihnen ein, mich anzufassen? Hören Sie, ich will den Boss hier sprechen. Das werden Sie. Na prima, jetzt sind wir Gefangene. Hat einer von euch eine Ahnung, was das alles hier soll? Offensichtlich hat man unsere Entführung gut geplant. Die beiden Wachen wussten genau, wohin sie uns bringen sollten. Was ist das hier? Ein unterirdisches Gefängnis? Ein Labor oder... Nichts davon! Aus einer dunklen Ecke am anderen Ende des Raumes schob sich ein alter, in einem Rollstuhl sitzender Mann in das spärliche Licht. Sein Gesicht war von unzähligen Brandnarben grausam entstellt worden. Speichel rann unablässig von seinem Kinn und ein diabolisches Grinsen verlieh dem Weißhaarigen einen bösartigen Ausdruck. Ich heiße Sie auf meiner kleinen Insel herzlich willkommen. Wer sind Sie? Proctor, mein Name. Basil Proctor. Ihr Willkommen könnte sich sonst wohin stecken. Wir sind wie Tiere behandelt worden. Nein, wie furchtbar. Sowas lasse ich mir nicht bieten. Ich verlange, dass wir auf der Stelle wieder zurückgeflogen werden. Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Ich werde... Ach nein, das geht ja gar nicht mehr. Der Helikopter ist doch schon längst wieder gestartet. Sie machen mich ziemlich wütend, Mann. Was soll der ganze Zirkus hier? Nun, zuerst werden Sie zusammen mit einigen anderen Gästen von dieser Insel geschafft. Und dann werden sie versklavt. Versklavt? Ja, sie werden sich ihr Leben lang die Finger blutig schuften oder verhungern. Das werden wir sehen, sie verdammter... Mann, was ist mit Ihnen? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich auf den Alten stürzen und dann war es so, als hätte mich ein Stein im Gesicht getroffen. Und dann im Magen. Wahrscheinlich sind Sie gegen irgendwelche Kraftfelder gelaufen. Kraftfelder? Nein, wie köstlich. Sie Schwein, was soll das alles? Wollen Sie uns umbringen? Nein, nein, niemandem von Ihnen wird etwas zustoßen, bis ich meine Bezahlung für Sie erhalten habe. Also geht es hier um Geld? Gehen Ihre Geschäfte so schlecht, dass Sie jetzt mit Menschen handeln müssen? Wie einfältig Sie doch denken. Im Tausch gegen Ihre unwichtige Person bekomme ich etwas, das mit Geld nicht zu kaufen ist. Und was wäre das? Gesundheit! Ich werde wieder laufen können und mein Körper wird wieder jung sein. Sie sind ja wahnsinnig! Wahnsinnig? Sie wissen doch gar nicht, was Wahnsinn ist. Aber Sie werden ihn kennenlernen. Wache! Springt unsere Gäste zu den anderen! Proctor drehte seinen Rollstuhl und glitt wie ein Schatten zurück in die Dunkelheit. Die eingeschüchterten Opfer ließen sich widerstandslos von den Uniformierten abführen. Sie konnten das alles einfach nicht begreifen. Es kam ihnen vor, als wären sie Teil eines furchtbaren Albtraums, aus dem sie jeden Moment aufwachen mussten. Doch was nun auf sie wartete, war kein Traum, sondern die nackte Realität. Die Gruppe wurde von den Wachen in eine geräumige Höhle geführt, in der ein Dutzend Männer und Frauen die Ankömmlinge musterten. Ihre Blicke waren leer, die Haut blass und eingefallen, so als hätten sie das Tageslicht seit Wochen nicht mehr gesehen. Die abgenutzte Kleidung war von Schweiß, Dreck und getrocknetem Blut durchsetzt. In ihre Gesichter waren Übermüdung und Angst eingemeißelt. Ein weißhaariger Mann erhob sich von einer Bank und trat auf die fünf zu. Willkommen im Kreis der Verdammten. Leute, hier kommen wir nicht mehr raus. Ich befürchte, Sie haben recht. Mit der massiven Eisentür, die hinter den Gefangenen ins Schloss fiel, wurden all ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr in ihr altes Leben begraben. Dienstag, 16.33 Uhr, Plymouth. Nach einer knapp vierstündigen Fahrt hatte ich endlich das Anwesen Basil Proctors erreicht. Wie erwartet stoppte mich ein Tor, das in einer 3 Meter hohen Umzäunung eingefasst war. Natürlich kannte ich die Sicherungssysteme und ihre Schwachstellen, sodass ich genau wusste, wo ich über den Zaun zu klettern hatte, um von den Überwachungskameras nicht entdeckt zu werden. Das Terrain war riesig. Ein kilometerlanger gepflegter Park umschloss das prächtige, im viktorianischen Stil erbaute Herrenhaus. Alles war still. Vorsichtig schlich ich zu einem Hintereingang und versuchte mich am Schloss. Dann wollen wir doch mal sehen. Hey, Mister! Haben Sie mich erschreckt? Der Zutritt ist Unbefugten verboten. Psst, seien Sie nicht so laut. Nicht so laut? Was machen Sie da an der Tür? Ich rufe die Polizei, Sie! Scotland Yard, hier, mein Ausweis. Zeigen Sie mal. Na dann, tut mir leid. Man kann heutzutage ja nie wissen. Geschenkt. Sie sind der Gärtner, nicht wahr? Gärtner, ja. Wie scharfsinnig. Sind Sie der Einzige hier? Mr. Proctor ist nicht da. Das habe ich nicht gefragt. Ist außer uns noch jemand hier auf dem Anwesen? Ja, es ist noch jemand hier. Ein Geisterjäger sollte einer verschlossenen Tür niemals den Rücken zudrehen. Sonst kann es nämlich passieren, dass sie von alleine aufgeht und ein übel gelaunter Mann im Pilotenanzug einem eine Pumpgun vor die Nase hält. Keine Sorge, Mr. Rick. Der Mann ist von der Polizei. Wer hat dich gefragt? Los, geh ein paar Hecken schneiden. Wenn Sie meinen. Sie pflegen ja einen freundlichen Umgangston. Der wird gleich noch viel freundlicher. Was wollen Sie hier? Mit Mr. Proctor sprechen. Worüber? Über seine kleine Totenkopfinsel. Woher wissen Sie... Da sind Sie platt, was? Dann sind Sie John Sinclair. Oh, man kennt mich sogar hier? Mein Boss hat schon von Ihnen gesprochen. Und er hat mir genaue Anweisungen gegeben für den Fall, dass Sie hier auftauchen. Los, da um die Ecke. Wollen Sie etwa einen Polizisten erschießen? Nur in Notwehr. Und da Sie mich gerade angegriffen haben... Einleuchtende Logik. Hier entlang. Zahlt Proctor Ihnen viel? Mehr als Sie denken. Sie scheinen nicht zu wissen, mit welchen Mächten Ihr Boss sich abgibt. Oh, ich mach mir vor Angst gleich in die Hose. Und jetzt stehen bleiben. Sie wollen mir in den Rücken? Nein, umdrehen. Such's dir aus. Kopf oder Brust. Ich war dem Mann völlig ausgeliefert. Fieberhaft versuchte ich zu berechnen, wie viel Zeit mir wohl bliebe, um einer Kugel aus so naher Distanz auszuweichen. Ich kam immer wieder zum gleichen Ergebnis. Gar keine. Mein Magen begann schon nervös zu zucken, als ich aus den Augenwinkeln den Gärtner um die Ecke schleichen sah. Er war noch gut 10 Yards entfernt. In der Hand hielt er einen Knüppel. Ich musste ihm Zeit verschaffen. Also, Kopf oder Brust? Wie wäre es mit dem Bein? Ein Komiker. Nein, es reicht. Wenn du nicht willst, entscheide ich. Moment. Was denn? Darf ich noch eine Zigarette rauchen? Hey Mann, ich bin kein Wohltäter, klar? Also, mach deine Rechnung mit dem Himmelgeisterjäger. Knüppel. Knüppel? Ja, Knüppel. Oh! Danke, das war knapp. Ich bin Gärtner. Und kein Komplize von Polizistenmördern. Also nochmal meine Frage. Sind noch andere hier? Nein, eigentlich bin ich sogar alleine. Mr. Rick ist nur kurz mit seinem Hubschrauber vorbeigekommen, um etwas aus Mr. Proctors Arbeitszimmer zu holen. Wo befindet sich das Arbeitszimmer? Soweit ich weiß, im 1. Stock. Also gut, helfen Sie mir bitte, den Kerl hier zu fesseln. Was haben Sie vor? Ich möchte mir das Arbeitszimmer gerne mal genauer ansehen. Auf Proctors Schreibtisch fand ich unzählige Artikel über ein Schiff namens Cornwall Love, das vor 200 Jahren gesunken war. Der Legende nach hatte seinerzeit der Captain, ein grausamer Haudegen namens Beryl, einen heiligen Schatz aus einem indischen Tempel entwendet. Vom Fluch der erbosten Götter getroffen, ging das Schiff in einem furchtbaren Sturm irgendwo auf dem Atlantik unter. Der Schatz soll nach wie vor auf dem Meeresboden liegen und von den Seelen der toten Matrosen bewacht werden. Auf mehreren Karten hatte Proctor den Ort des Unglücks markiert. Nur wenige Seemeilen davon entfernt lag eine kleine Insel, Proctor Island. Wieder ein Mosaikstückchen, das sich zu dem Bild hinzufügte. Außerdem fand ich ein Kuvert, auf dem in Großbuchstaben der Name Rick geschrieben war. Es enthielt eine Liste mit den Namen von 4 Personen. Harry Quiller, Ty Weston, Morton Graves, Phil Slater. Nicht einmal der Gärtner konnte mit den Namen etwas anfangen. Aber ich kannte jemanden, der mehr wusste. Es wurde Zeit, Rick Terry aufzuwecken. Dienstag, 19.30 Uhr, Proctor Island. Sie sitzen schon seit einem Monat hier fest? Seit über einem Monat, ja. Wir mussten diverse Baracken und einen langen Steg bauen. Keiner von uns weiß genau, was mit uns geschehen soll. Nur, dass noch weitere Gefangene zu uns stoßen sollen. Ich fasse es nicht. Man kann uns doch nicht einfach so entführen. Ich meine, wir sind doch Engländer. Meine Familie wird nach mir suchen. Und wenn man sie nicht findet, machen Sie sich keine Hoffnung. Wir haben alle schon darüber nachgedacht. Proctor hat gut recherchiert. Nach niemandem von uns würde lange gefahndet. Die meisten hier sind arbeitslos oder haben kaum Geld. Die Polizei wird annehmen, wir hätten einfach alles hingeschmissen und uns aus dem Staub gemacht. Sehr richtig. Statistisch gesehen sind wir nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz von vermissten Personen. Und was ist mit Flucht? Ich selbst hab's versucht. Beim Bau der Baracken. Aber ich wurde von irgendetwas gestoppt. Ich weiß selbst nicht, wie ich das erklären soll. Als wären Sie gegen eine unsichtbare Mauer gerannt? Ja. Und andere haben es auch versucht, mit dem gleichen Ergebnis. Ich vermute, dass Proctor eine Art Energieschild einsetzt. Beim Bau der Baracken war es sicher immer eingeschaltet. Aber... Sie glauben, wir werden nicht rund um die Uhr bewacht? Genau das will ich herausfinden. Wozu ist der Schacht da oben in der Decke da? Dadurch wird das Essen gebracht. Sie lassen einen Korb herunter und ziehen ihn eine halbe Stunde später wieder rauf. Da kommt ein frischer Luftzug aus dem Schacht. Sie wollen da durch? Ich versuch's. Heben Sie mich hoch. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Drücken Sie mir die Daumen. Hier, steigen Sie auf meine Hände. Ja, gut so. Und jetzt meine Schulter. Gehen Sie einen Schritt zurück. So, ja. Jetzt drücken Sie mich hoch! Stehen Sie doch nicht so da rum! Helfen Sie mir! Ja, Moment! Ja! Okay! Ich hab's! Ich bin im Schacht! Adam Preston schob sich Zoll für Zoll nach oben. Der Schacht war stockfinster und der Aufstieg mühselig. Mehrmals riss er sich an kantigen Vorsprüngen tiefe Wunden in seine Hände, doch das war ihm egal. Er wollte nur raus. Preston wusste nicht, wie viele Yards er schon zurückgelegt hatte, als er einen schwachen Lichtschein sah. Freiheit, schoss es ihm durch den Kopf. Er mobilisierte all seine Reserven und zog sich mit dem Mut der Verzweiflung immer weiter nach oben. Endlich ertasteten seine Finger den Rand des Ausstiegs. Mit einer letzten gewaltigen Kraftanstrengung zog er sich ganz aus dem Schacht und lag im Freien. Er war in einem Gebüschgürtel nahe einer mannshohen Felswand gelandet. Keuchend kam er auf die Beine und betrachtete nachdenklich den Schacht. Zuerst wollte er noch etwas in die Öffnung hineinrufen, aber dann verwarf er diesen Gedanken wieder. Jemand könnte ihn hören. Nein, er wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Der Strand war nur wenige Yards entfernt. Geduckt schlich er an der Felswand entlang und erreichte bald eine kleine Bucht. Langsam lief er den Strand hinunter und hielt dabei Ausschau nach einem Boot oder wenigstens etwas, das er als Floß verwenden könnte, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Hallo? Hallo? Ist da wer? Hallo? Komm, Junge, jetzt dreh nicht durch. Bald bist du am Ziel. Na, wer sagt's denn? Ein Schlauchboot. Mann, hab ich ein Schwein. Verdammt, hier ist doch etwas. Hallo? Und ich sage Ihnen, er wird nie auspacken. Und ich sage Ihnen, er wird. Glauben Sie mir, wenn es drauf ankommt, kann ich wirklich überzeugend sein. Na, da bin ich aber gespannt. Darf ich bitten? Gerne. Das wollte ich schon lange mal tun. Verdammte Scheiße, was... Na, wach? Sinclair, Sie verdammte... Na, jetzt wollen wir uns mal über die Leute hier auf der Liste unterhalten. Warum sollte ich dir helfen, Bullenschwein? Ich schätze, dass Sie keine andere Wahl haben. Du wirst mich nicht erschießen. Ich habe einen Spezialauftrag vom Secret Service und bin durchaus berechtigt, jemanden wie Sie in Notwehr zu erledigen. Und da Sie mich angegriffen haben... Du blöffst. Bist du bescheuert, Mann? Die Kugel ist direkt neben meinem Kopf eingeschlagen. So ein Mist. Beim nächsten Mal treffe ich besser. Du bist ja irre. Du kannst doch nicht... Nein, warte. Die Leute auf der Liste, ich soll sie abholen. Sie kommen heute Abend zu einem kleinen Plateau in der Nähe von Devontown. Dann bringe ich sie nach Proctor Island. Und dann? Ich weiß es nicht. Doch! Mir fällt's gerade wieder ein. Proctor hat einen Deal mit einem gewissen Captain Barrel gemacht. Barrel? Der ist doch tot. Nein, er ist ein Untoter. Alle 100 Jahre taucht sein Schiff wieder auf, dann können die verfluchten Seelen der Matrosen wieder befreit werden, aber nur, wenn sich eine neue Mannschaft findet. Und Proctor hat eine zusammengetrieben. Er hat mit Anzeigen in der Zeitung die Leute geködert. Die 4 auf der Liste sind die letzten. Und dann? Morgen ist die Übergabe. Die Gefangenen treten an die Stelle der Geister und müssen bis in alle Ewigkeit über den Schatz wachen. Was springt für Proctor dabei raus? Er bekommt seinen Körper zurück. Gesund und jung? Ja, richtig. Nein, falsch. Ist der Helikopter aufgetankt? Ja. Also gut, du fliegst uns jetzt nach Proctor Island. Wir sind aber noch viel zu früh. Oh nein. Im Grunde bin ich viel zu spät. Es geschafft hat? Im Schacht steckt er jedenfalls nicht mehr. Ich kann den Luftzug wieder spüren. Wenn Mr. Preston in einer Stunde nicht wieder zurück ist, sollten wir alle versuchen, auf dem gleichen Weg herauszukommen. Er muss es geschafft haben. Er hat es bestimmt geschafft. Moment mal. Kam da nicht ein Geräusch aus dem Schacht? Ja, da ist etwas. Da kommt was runter. Zur Seite, zur Seite. Es kommt näher. Die Anwesenden hielten den Atem an. Krass. kreidebleich starrten sie auf das, was direkt vor ihren Füßen mit einem dumpfen Geräusch aufgeschlagen war. Es war ein Kopf. Der Kopf von Adam Preston. Mit meinem Handy benachrichtigte ich Sir Paul über die Lage. Um die vier Personen auf der Liste würden sich die Kollegen der lokalen Polizei kümmern. Ohne es zu wissen, waren sie einem schrecklichen Schicksal entgangen. Ein Schicksal, vor dem ich nun 16 unschuldige Seelen zu retten versuchte. Und dabei hatte ich noch keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Rick, der Pilot, war ebenfalls nervös, was aber zweifelsohne an meiner Beretta lag, die ich ihm entschlossen an den Hinterkopf hielt. Wir waren gut 20 Minuten über das offene Meer geflogen, als der Flug unruhig zu werden begann. Ich sage Ihnen, wir sind zu früh. Mr. Proctor wird Verdacht schöpfen. Sagen Sie ihm einfach, dass eine Gelenkwelle defekt sei und Sie deshalb vom Anwesen aus direkt zur Insel fliegen mussten. Ich glaube nicht, dass er mir das abkaufen wird. Dann geben Sie sich besser Mühe, denn wenn der Vogel hier abgeschossen wird, sind Sie ebenfalls dran. Sie Wahnsinniger! Sie haben ja keine Ahnung, mit wem Sie es hier zu tun haben. Was ist das da vorne für ein Licht? Halten Sie Ihren Zeigefinger unter Kontrolle, Mann. Das ist normal. Eine Art Leuchtfeuer von Captain Barrel. Eine Erscheinung, die uns den einzig sicheren Weg zur Insel weist. Der Totenkopf. Ja. Wir müssen durch das Maul fliegen. Sonst erfasst uns der Sturm und wir sind erledigt. Da! Er öffnet es! Das war ja wie in der Geisterbahn. Sehen Sie? Da vorne ist das Island schon. Sehr gut, bleiben Sie auf Kurs. Proctor und Terry, Rick, was machen Sie hier? Keine Mätzchen. Es tut mir leid, Sir, aber ich habe einen Notfall. Meine Gelenkwelle ist hin. Mir fliegt gleich die ganze Kiste um die Ohren. Was ist mit den Leuten? Wenn ich sofort mit der anderen Maschine wieder losfliege, komme ich noch rechtzeitig. Verdammt, das passt mir gar nicht. Wir haben leider keine andere Wahl. In Ordnung, landen Sie auf Plattform. Moment mal, wer ist da bei Ihnen? Bei mir? Niemand. Rick, ich sehe hier ganz deutlich. Scheiße, er hat sie entdeckt. Sehen Sie zu, dass wir an Höhe verlieren. Wir werden beschossen. Tauchen Sie ab, schnell. Ich versuch's ja. Mann, das war knapp. Los, ziehen Sie wieder hoch. Ich sagte, ziehen Sie hoch. Rick, Rick. Als ich den Mann an der Schulter anstieß, rollte sein Kopf leblos zurück. Auf seiner Stirn befand sich eine hässliche kleine Wunde. Sofort ergriff ich den Steuerknüppel. Die Maschine bockte wie ein störrischer Esel und drohte jeden Moment wie ein Stein vom Himmel zu fallen. Doch irgendwie schaffte ich es, den Vogel halbwegs zu stabilisieren. Unruhig schwebte ich circa 20 Yards über dem Wasser und hoffte inständig, dass mich mein Glück jetzt nicht verließ. Doch die nächste Überraschung wartete bereits auf mich. Ich glaube, ich spinne, die schießen mit Raketen! Die zweite Rakete sauste haarscharf an mir vorbei und brachte den Helikopter erneut ins Trudeln. Mir blieb keine Zeit. Ich öffnete die Tür und sprang. Ja, keine Sekunde zu früh, denn auch während ich wie ein Pfeil auf die Wasseroberfläche zuraste, traf die dritte Rakete ihr Ziel mit tödlicher Präzision. Die Druckwelle hatte mich sofort erfasst und so wurde aus einem kontrollierten Kopfsprung ein unberechenbarer Fall. Ich spürte noch den Schmerz, den meine gesamte linke Seite durchzuckte, als ich mit einem lauten Klatschen auf die eiskalte Wasseroberfläche aufschlug. Dann wurde die Welt um mich herum tief schwarz. Er kommt zu sich. Sachte, sachte, mein Freund. Wo bin ich? Sie sind auf einem Boot. Wir haben Sie aus dem Meer gefischt. Wer sind Sie? Psst, nicht so laut. Wir sind Gefangene von Proctor. Man hat uns gezwungen, Sie aus dem Wasser zu holen und an Land zurückzubringen. Zuerst dachten wir, Sie wären ertrunken. Aber Sie haben sich halb ohnmächtig über Wasser gehalten. 5 Minuten später und Sie wären Fischfutter gewesen. Dann bin ich Ihnen wohl zu Dank verpflichtet. Danken Sie uns nicht. Sie werden sich bald wünschen, lieber da draußen verreckt zu sein. Leise jetzt, leise. Wir sind bald da. Hier, nehmen Sie das hier. eine Waffe? Machen Sie sich keine Sorge, ich habe noch eine. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie, um uns zu retten? Haben Sie Vertrauen. Und? Was ist mit ihm? Der Mann lebt. Kommt her, ihr Mistkäfer. Ich will den Kerl sehen. Das Boot legte an. Die beiden Männer, die mich vor dem sicheren Tod gerettet hatten, halfen mir an Land, wo ein verkrüppelter Mann im Rollstuhl mit zwei bewaffneten Soldaten auf uns wartete. Die anderen Gefangenen sah ich nicht. Proctor rollte auf mich zu. Blinder Hass sprach aus seinen Augen. Das hätte ich mir doch eigentlich denken müssen. John Sinclair. Nach Ihrer Hässlichkeit zu urteilen, sind Sie Basil Proctor. Ich bin überhaupt nicht zu Scherzen aufgelegt. Sie haben meinen ganzen Zeitplan durcheinander gebracht. Ich bin untröstlich. Sie wären normalerweise schon tot. Aber einer meiner Geiseln hat, wie soll ich sagen, heute den Kopf verloren. Und ich werde Sie als Ersatz nehmen. Warum nehmen Sie nicht Jerry Flint? Flint, ja! Wie schade um ihn. Er ist genau wie die Geisel meinen Freunden in die Arme gelaufen. Kaum zu glauben, dass Sie Freunde haben. Es sind Geister, Mr. Sinclair. Unsichtbare Killer, die meine Gäste davon abhalten, sich aus dem Staub zu machen. Oder ihnen an die Kehle zu gehen. Ja, Mr. Preston glaubte, meine Verbündeten seien Kraftfelder gewesen. Denken Sie nur! Ich krieg mich vor Lachen kaum unter Kontrolle. Schon bald werden meine unsichtbaren Alliierten ins Diesseits zurückkehren und ihre und die Seelen der anderen fressen. Der anderen? Sie meinen uns und die vier, auf die Sie noch warten? Sie wissen davon? Sieht so aus, als würde Ihre Mannschaft heute doch nicht komplett werden, was? Wie meinen Sie? Die Polizei von Devontown dürfte Ihre potenziellen Opfer gerade nach Hause schicken. Das glaube ich nicht. Dann lassen Sie es bleiben. Es ist aber so. Wenn das wahr ist, dann werde ich Ihnen bei lebendigem Leibe die Haut abziehen. Tatsächlich? Aber bitte vorher die Hände waschen, sonst kriege ich noch Entzündung. Wachen! Durchsucht ihn nach Waffen! Hier, Sir. Eine Pistole. Haltet ihn fest. Ich will ihm ein bisschen Respekt beibringen. Tot nutze ich Ihnen gar nichts. Ich will Sie gar nicht töten. Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn ich Ihnen das Ohr abschießen würde? Hä? Ich... Na? Sind Ihnen die Sprüche ausgegangen? Aber nicht Ihretwegen. Sir, sehen Sie, da hinten, auf dem Wasser. Das ist nicht wahr. Das kann doch nicht. Eine Nebelwand hatte sich vor der Insel formiert, durch die nun ein gigantischer Zweimaster brach, der in einem geisterhaften, grünlich fluoreszierenden Licht glühte und genauso majestätisch wie bedrohlich auf das Eiland zuschwamm. Es war die Cornwall Love, das Schiff von Captain Beryl. Doch es war nicht die einzige gespenstische Erscheinung. Auf der Insel, in unmittelbarer Nähe der Anlegestelle, materialisierten sich 7 halb vermoderte Zombies aus dem Nichts. Ihre mit Algen übersäten, schmierig schimmernden Anzüge verrieten, dass sie die Schergen des Geisterpiraten sein mussten. Ein Teil seiner Mannschaft, die erlöst werden wollte. Und die Mörder von Adam Preston und Jerry Flint. Proctor versagte die Sprache. Niemals hätte das Schiff so früh auftauchen dürfen. Wie? Was soll das? Warum seid ihr schon da? Vorwärts, auf das Boot! Das muss ein Missverständnis sein. Ich habe... Ich sagte, auf das Boot! Kommen Sie, Mr. Proctor. Tun wir lieber, was er sagt. Wie von Geisterhand bewegt, trug das Boot seine menschliche Fracht dicht an die Bordwand der Cornwall Love. Geschickt schnappte einer der Geistermatrosen ein Tau auf und zog es durch eine Öse am Bug der Barkasse. Strickleitern hingen bereit. Proctor wurde von den Geistermatrosen getragen, die anderen mussten selber die Leiter hochklettern. An Deck wurden die Menschen von einer ebenso imposanten wie furchteinflößenden Gestalt empfangen. Captain Beryl. Die grünlich verfaulte Haut des über 2 Meter großen Untoten war seltsam durchsichtig. Knochen und lose Klumpen Fleisch schimmerten hindurch und Modergeruch umwehte den Despoten. Seine rot leuchtenden, dämonischen Augen musterten jeden der Neuankömmlinge und verharrten bei Basil Proctor, der ahnte, dass ihm Schlimmes bevorstand. Das Gesicht des Captains verfinsterte sich. Er hob seine knochige Hand und zeigte auf den Millionär. Du Du bist schuld daran, dass wir für weitere 100 Jahre in unserem nassen Grab warten müssen. Nein, nein! Ich werde alles tun. Noch ist nichts verloren. Die Mannschaft wird vollzählig. Es fehlen 4 Menschen. Nein, ich besorge sie. Gib mir noch bis morgen Zeit und dann werde ich... Morgen wirst du nicht mehr leben. Du hast den Sohn des Lichts auf die Insel gelassen. Damit hast du deine Chance vertan. Aber wir hatten doch eine Abmachung. Du hast versagt. Unsere Rache trifft dich, Basil Proctor, ebenso wie ihn. Oh, ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen. Auf die Knie mit dir. Tut mir leid, mein Arzt hat mir davon abgeraten, mich auf die Knie zu... Verdammt! Was ist das? Ein greller Blitz war aus dem Finger Beryls geschossen und hielt mich mit unglaublicher Macht umklammert. Mit einer beiläufigen Handbewegung drückte mich der Captain zu Boden. Ich war regelrecht paralysiert. Und damit hatte ich auch keine Möglichkeit mehr, mein Hemd zu öffnen, unter dem meine stärkste Waffe, nämlich mein Kreuz, baumelte. Ohne das Kreuz war ich hilflos. Plötzlich sah es schlecht für mich aus. Verdammt schlecht. Henker, bring mir den Kopf des Geisterjägers. Schließ die Augen, Sinclair. Das ist dein Ende. Der Henker legte seinen Krummsäbel auf meinen Hals. Seine fauligen Lippen verzogen sich zu einem widerwärtigen Lächeln. Dann holte er aus. Das war's. Hier holt mich keiner mehr raus, schoss es mir durch den Kopf. Als ich die Klinge auf mich zu rasen sah, schloss ich unwillkürlich die Augen. Da peitschte der Schuss. Nathan Gray hatte mit meiner Beretta auf den Henker geschossen. Die Silberkugel hatte das Leben des Untoten augenblicklich beendet. Beryl sah Nathan wutentbrannt an und gab mich wieder frei. Du wirst in der Hölle schmoren. Stopp! Kommen Sie keinen Schritt näher! Glaubst du im Ernst, dass Kugeln mich vernichten können? Bleiben Sie stehen! Dafür wirst du sterben! Nein, Beryl! Das wird er nicht! Wer wagt es? Captain Beryl drehte sich um und sah mich an. Genau in diesem Moment riss ich mein Hemd auf. Als hätten sich Himmel und Hölle geöffnet, brach das Inferno los. Aus meinem Kreuz schlug gleißendes Licht gegen den Dämon, der von den weißmagischen Kräften getroffen gegen den Mast geschleudert wurde. Ein entsetzlicher Kampf fand statt. Der Captain schlug wild um sich. Feuer quoll aus seinen Augen. Er wehrte sich mit all seiner Macht gegen die Mächte des Lichts. Doch er verlor und explodierte in einer Wolke aus pechschwarzem Schleim und blutrotem Höllenfeuer. Vorsicht! Der Mast! Der bricht! Alle Mann vom Deck! Los! Springt runter! Ja! Nicht viel weg hier! Hilf mir! Der Mast fällt genau in meine Richtung! Hilfe! Nicht! Der Mastbaum begrub Basil Proctor unter sich und schlug einen tiefen Riss in den Bug des Schiffes. Das ganze Schiff drohte zu kippen, als plötzlich der riesige Totenkopf über dem Schiff erschien. Doch er veränderte seine Form. Aus dem blanken Schädel bildete sich ein grinsendes, dreieckiges Gesicht mit 2 Hörnern auf der Stirn. Es war der Teufel, der die Untertanen Beryls in sein Reich holte. Ich sah die Fratze des Höllenfürsten Asmodes beim Schwimmen nur für einige Sekunden. Dann war der ganze Spuk vorbei. Das Schiff und seine Mannschaft waren verschwunden. Satan hatte seine Diener mit in sein Reich genommen. Ungefähr 15 Minuten später erreichte ich mit den anderen erschöpft den Strand. Proctors Wachen leisteten keinen Widerstand mehr. Nach allem, was sie erlebt hatten, waren sie zur Kooperation bereit und händigten uns die Schlüsselkarten für das Gefängnis aus. Die meisten Insassen konnten zum ersten Mal seit Wochen wieder ihre Lungen mit frischer Luft füllen. Wo ich hinsah, erblickte ich erleichterte Gesichter. Nur der Sturm rings um die Insel, der sich sehr langsam auflöste, erinnerte noch an die schrecklichen Ereignisse. Über Funk setzte ich mich mit den zuständigen Abteilungen des Geheimdienstes in Verbindung. Und wenige Stunden später trafen die ersten Hubschrauber ein. Kurz danach war Proctor Island evakuiert und der Secret Service begann seine Nachforschungen. Ich war beunruhigt, Mein allmächtiger Gegner Asmodis hatte schon oft versucht, mich zu vernichten, aber bisher hatte er nie persönlich eingegriffen. Sein Auftauchen konnte nur bedeuten, dass er mich mehr denn je fürchtete. Aber aus welchem Grund? Vielleicht war es die Ankunft des großen Unbekannten, die ich auf gar keinen Fall verhindern sollte. Ich musste auf der Hut sein, und zwar mehr denn je. Celebrate the age of